durch unsere Straßen, durch altbekannte Gassen, gehen ihren altvertrauten Weg. Auf diesem Grund und Boden, da wurden wir geboren, das ist das Land, auf dem wir stehen. Hier leben all unsere Freunde, hier leben unsere Familien, hier sind wir Mensch, hier kommen wir her. Es ist nicht nur ein Wort, nein, auch darf's nicht nur ein Ort sein. Heimat ist, wo's Herz am höchsten schlägt. Es ist nicht viel, was es braucht, um glücklich zu sein. Es ist nicht viel, es ist nicht viel, es ist nicht viel. Es braucht Freundschaft, es braucht Frieden und für ihn Geborgenheit. Das Recht auf Heimat und für ihn ein Leben Freiheit. Wir fühlen es immer schon, dieses Land hier hat auch viel verloren. Doch es hat hart gekämpft und wir sind ein Teil davon, das hier alles ist auch unser Lohn. Nichts, nichts, nichts kam hier von selbst, keine Autonomie, kein bisschen Geld. Es war ein harter Weg. Nun lebt man friedlich unter Brüdern. Ich bin Verlierer unter Siegern mit anerkannter Identität. Es ist nicht viel, was es braucht, um glücklich zu sein. Es ist nicht viel, es ist nicht viel, es ist nicht viel. Es braucht Freundschaft, es braucht Frieden und für ihn Geborgenheit. Das Recht auf Heimat und für ihn ein Leben Freiheit. Was zudem wirklich wichtig ist, am Recht hängt immer auch die Pflicht. In dem Fall heißt sie, dass man auch für andere da ist. Dabei darf niemand übersehen, wahren Frieden kann es nur dann geben, wenn endlich wirklich alle aufeinander zugehen. Es braucht nicht viel, es braucht nicht viel. Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Es braucht nicht viel, es braucht nicht viel. Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Es ist nicht viel, was es braucht, um glücklich zu sein.